und dazu begrüßt sie recht herzlich Ulf Köhler. Stellen Sie sich vor, Sie sind 14 Jahre alt und leben in der DDR. Sie haben als Schüler die Schule geschwänzt, sind abgehauen, hören Westmusik und Sie geraten in Konflikt mit der Schulleitung. Und plötzlich sitzt Ihnen jemand gegenüber und sagt, Sie kommen nach Torgau. Für viele Jugendliche in der DDR war dieser Satz das Ende ihrer Kindheit. Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war die härteste Stufe im Heimsystem der DDR. Ein Ort, an dem aus schwierigen Kindern gefügige Bürger gemacht werden sollten. Mit Drill, Isolation und Demütigung. Jahrzehnte später hat die Autorin des folgenden Features Menschen getroffen, die öffentlich über ihre Zeit im Jugendwerkhof Torgau im Radio sprechen. Über das, was man ihnen einst angetan hat und über die Zeit danach. Hören Sie »Der faule Apfel in der Kiste«, ein Feature von Wanda Silberhorn. Greiz, den 9.10.85. Hallo Mutti, wie geht es dir? Ich halte das hier im Heim nicht mehr lange aus. Ich möchte so schnell, wie es mir möglich ist, raus hier. Heimweh habe ich jetzt auch öfters. Ich glaube, ich muss noch 4 Jahre hier absitzen. 4 Jahre vergehen so langsam. Wenn ich herauskommen würde, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Ich sitze jetzt hier alleine im Zimmer und schreibe dir. Die restlichen Mädchen sind alle zur Disco. Mutti, versuch bitte, ob du mich herausholen kannst. Ich sitze jetzt hier, mir fließen die Tränen aus den Augen. Eines Tages hau ich sowieso ab, wenn es mir jetzt schon reicht. Hast du schon an den Staat geschrieben? Die kann mir doch bestimmt helfen. Mutti, bitte hol mich hier raus. Ich warte schon sehnsüchtig auf den Tag, an dem ich herauskomme. Ich wünsche euch beiden noch weiteres gutes Zusammenleben. Tschüss, deine Sabine. Die Erfahrung besagt, dass es eine Kategorie von Jugendlichen gibt, bei denen es auf eine schockartige Unterbrechung ihres Lebensweges ankommt. Zentralstelle für Spezialheime an die Justizministerin Dr. Hilde Benjamin, 1964. Das bedeutete für mich, dass ich eines Tages auf dem Weg in der Schule von einem Mann angehalten wurde, festgehalten wurde und der einfach zu mir gesagt hat, ich bring dich jetzt ins Heim. An dem Beispiel, was wir jetzt haben, wo es ja in der Regel für die Täter keine strafrechtliche Verfolgung mehr gibt, ist diese stellvertretende Anerkennung durch eine Gesellschaft extrem wichtig. Okay, mein Name ist Alexander Müller. Ich war zweimal in geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Das erste Mal im Januar 84 bis Juni 84 und das zweite Mal vom Juni 85 bis November 85. Das ging bei mir mit 11 Jahren los. Und zwar lag das daran, dass meine Familie insgesamt systemkritisch war in der DDR. Diese Entscheidung, wann so eine Umerziehung stattfinden soll, die ist von der Jugendhilfe getroffen worden. Und die haben im Grunde eine Schwererziehbarkeit festgestellt. Also es ist übrigens eine Begrifflichkeit, die nie definiert wurde in der DDR. Und darunter fallen verschiedene Sachen. Das sind zum einen, wenn Kinder und Jugendliche sich schon aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds als unangepasst gezeigt haben. Das kann zum einen Zugehörigkeit zu jugendlichen Subkulturen sein. Misha W., 17 Jahre, demonstrierte seine gegen den sozialistischen Staat gerichtete Grundhaltung durch auffällige Äußerlichkeiten, in Klammern Haarschnitt, Tätowierung, Kleidung. Auffälligkeiten im Verhalten, Disziplinlosigkeiten, Schulbummelei, Arbeitsbummelei, Stören vom Unterricht. Stefan M., 17 Jahre. Er tritt äußerst provozierend auf, ist verletzend und zügellos. Aber auch staatskritische Äußerungen der Eltern konnten dazu führen, dass die Kinder eben dann auch gegen den Willen der Eltern in ein Heim zur Umerziehung gesteckt wurden. Es muss am Ende der sozialistische Staatsbürger als Erziehungsergebnis herauskommen. Tagungsprotokoll der Zentralstelle für Spezialheime, 1965. Das bedeutete für mich, dass ich eines Tages auf dem Weg in die Schule von einem Mann angehalten wurde, festgehalten wurde und der einfach zu mir gesagt hat, ich bringe dich jetzt ins Heim. Dann hat er mich so am Ranzen zum Auto hingezogen, Ranzen in einen Kofferraum geworfen, mich hinten auf den Rücksitz gesetzt und da saß schon der Fahrer drin und da sind die losgefahren. Also wir wissen alle, was wir unseren Kindern sagen, was die nicht machen sollen. Na? Und genauso ist es eigentlich so passiert. Keiner darf zurückgelassen werden. Alle Minderjährigen, die sich fehlentwickeln, müssen umerzogen werden. Tagungsprotokoll der Zentralstelle für Spezialheime, 1965. Wir waren dann 3 Stunden unterwegs, waren auch miese Straßenverhältnisse, so wie heute noch teilweise. Ich habe natürlich viel geheult, ja, das kann man sich ja vorstellen. Und dann haben die immer ganz hart zu mir gesagt, ja, heul ja nicht rum, sei du mal froh, was der Vaterstaat alles Gutes für dich tut. Ja? Also bloß, dass du ja nichts Gutes erkennen kannst. Ja, und diese 3 Stunden und das dort ankommen, war für mich ein komplett anderes Leben. Wenn mich jemand fragt, wie weit ein Universum von einem anderen entfernt ist, dann kann ich sagen, 3 Stunden. Neuruppin, 23.11.1981. Betreff: Beschwerde gegen die Entscheidung des Rates des Kreises Neuruppin der Einweisung unseres Sohnes Jörg in ein Kinderheim. Werte Kollegen, wir, das Ehepaar H und G, wohnhaft in Neuruppin, wenden uns vertrauensvoll und um Hilfe bittend an das ZK der SED. Ohne auf alle Einzelheiten dieser Angelegenheit einzugehen, halten wir es für ungerecht und geradezu herzlos, gegen den Willen der Eltern unseren Sohn Jörg in ein Kinderheim einzuweisen und uns damit das Recht und die Fähigkeit der weiteren Erziehung unseres Sohnes abzusprechen. Meine Frau steht seit der Einweisung unter einem immer stärker werdenden seelischen Druck, der zu Depressionen führen kann und wodurch unser gesamtes Familienleben leidet. Deshalb, liebe Kollegen beim ZK der SED, helfen Sie uns dabei. Mit sozialistischem Gruß. Als ich nach Rudewisch kam, begann bei mir auch die Pubertät. Und das ist natürlich dann so eine Zeit, ne, wo man ein komplett anderes Bewusstsein entwickelt. Das gipfelte dann letztendlich darin, wir hatten 1982 den sogenannten Falkland-Konflikt. Und dann sagte die Staatsbürgerkundelehrerin, dass wir in der nächsten Stunde einen Aufsatz schreiben mit dem Thema die Annexion eines Landes übers andere so in etwa. Und schreibt dann die Tafel beispielfrei wählbar. Die war sich einfach sicher, dass sie uns so weit hatte, dass wir definitiv das Beispiel Argentinien, Großbritannien nehmen würden. Das haben auch alle gemacht, außer ich. Ich habe Sowjetunion Afghanistan genommen und das habe ich halt dort beschrieben in meinem Aufsatz, dass eben kein Land oder kein Staat das Recht hat, ein anderes Land zu annektieren. Ja, das war halt meine Quintessenz, sage ich jetzt mal. Und daraufhin kam die Staatssicherheit in die Schule. Die haben gar nichts weiter zu mir gesagt. Also mein Direktor und die Staatsbürgerkundelehrer haben auf mich eingebrüllt. Vor denen, weil sie sich ja zeigen wollten, ne, wie linientreu sie sind, keine Ahnung. Ich habe dann bloß dann gefragt, aber Frau sowieso. Sie haben doch an der Tafel geschrieben, beispielfreie Weber. Und ich wusste genau, wenn ich das jetzt sage, kriegt die richtig Ärger von der Stasi. Ne? Weil das konnte der DDR nicht bringen. Ja, und dann haben sie mich rausgeschickt und ich hatte die Tür noch nicht zugehabt. Da hast du das Gebrüll drin schon gehört von den zwei Typen. Ne? Und da ist wahrscheinlich dann beschlossen worden, dass ich in Jugendberghof komme, dass ich ausgeschult werde. Ich habe niemand was weggenommen, ich habe nichts geklaut, ich habe niemanden geschlagen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Man stellt bloß dann irgendwann mal fest, dass ich eine Gefahr für alle Kinder und Jugendlichen in meiner Umgebung bin, insbesondere durch meine Weltanschauung. Ne? Und dass ich eben im übertragenen Sinne der faule Apfel bin und unbedingt dort aus dieser Kiste muss, bevor es schlimmer wird. Verurteilte und arbeitsscheue Herumtreiber, jugendliche Waisen, denen helfende Elternliebe fehlte, kleine Diebe und schwer Erziehbare, die von den Eltern hierher gegeben wurden oder durch zu viel oder falsche Liebe verwöhnt, müssen sie jetzt im Jugendwerkhof lernen, diszipliniert und ordentlich zu sein. Dann kam halt das Auto vom Jugendwerkhof Burg bei Magdeburg. Und verbrachte mich halt in den Jugendwerkhof. Dort wurde ich dann zu den Heimleiter gebracht. Und da begrüßte mich mit den Worten, Jugendliche Müller, ich teile mit, Sie sind ausgeschult und am Morgen beginnen Sie eine Teilfacharbeiterlehre als Schlosser. Das war meine ganze Berufsberatung. Und weil ich immer das letzte Wort hatte, habe ich gefragt, ich will aber gar nicht Schlosser werden, kann ich nicht was anderes werden? Und da guckte der zu seiner Sekretärin, die guckte gar nicht hoch, die schrieb gerade was, und haben wir was anderes? Und die so, nö. Und das war's. Und dann haben die mich raus, ja, geleitet sozusagen. Da kam ich dann in die Wäschekammer. Da haben die mir halt die Arbeitsklamotten und die Arbeitsschuhe, Bettzeug und alles, was man so bekommt, ja, so ein Päckchen halt da gegeben. Und dann wurde ich auf die Gruppe geführt. Ja, Jugendwerkhof, das war für Jugendliche eben so. Aber wie und was, es soll nicht gut gewesen sein damals hier in der DDR-Zeit hier. Sie, wenn Sie zur Elbe gehen wollten oder zum Hafen, sind Sie immer am Jugendwerkhof vorbeigekommen. Das Gebäude ist ja heute ein Wohnhaus mit einer kleinen, glaube ich, Gedenkstätte oder irgendwas. Ich war noch nicht drinne. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch keinen verlangt. Kam eine Gruppe, da waren alles Schmiede, Schlosser, Stallwerker und Tischler, ja, und alle über 16 und ich war der einzige 14-Jährige und das war eine harte Zeit für mich. Und ich hatte nur einen Gedanken, ich wollte endlich mal nach Hause, ich wollte wissen, was los ist, was mit meiner Mutter ist, was mit meiner Familie ist, wie das überhaupt mit mir weitergehen soll. Ich bin aus der Schule rausgeflogen, habe mich in dieser Umgebung wieder gefunden und keiner gibt mir eine Antwort. Ja, also muss man, also wie schwer das für einen Heranwachsenden auch ist. Ne? Und habe es dann geschafft abzuhauen, kurz vor Weihnachten. Und hatte wirklich auch Schwein gehabt. Also mich hat ein Russen-LKW mitgenommen. Damit war ich unantastbar. Bei denen durfte ja kein Fobo anhalten. Die Jugendlichen, die in dem Jugendwerkhof mehrfach ausgerissen sind oder entwichen sind oder anderweitig gegen die Hausordnung vom Jugendwerkhof verstoßen haben, die konnten dann in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau eingewiesen werden. Dann bin ich doch aufgegriffen worden und da haben die dann gleich zu mir gesagt, du kommst gar nicht erst mehr auf die Gruppe, du kommst morgen nach Torgau. Hallo, meine liebe Lena. Nun schnell ein paar Zahlen an dich. Wie du gemerkt hast, sie haben mich gekriegt. Und jetzt sitze ich, rate mal, in Torgau. Du darfst nicht mal laut reden, geschweige denn lachen. Hier geht alles mit Flüstern zu. Willkommst dein Essen auf Zuteilung und musst alles essen, das auf deinem Teller liegt. Wegen Verweigerung auch Zelle. Das hier ist kein Zuckerschlecken. Hier gibt es absolut keine Chance zum Abhauen. Das ganze Haus besteht fast nur aus Gittertüren und die Mauern sind mindestens 4 Meter hoch. Du kannst ja alle schön grüßen von mir und schreib mir bitte nicht zurück. Diesen Brief habe ich geschmuggelt. Man darf hier zu niemandem außer zu meiner Mutter Kontakt haben. Es gibt eine Begebenheit, und zwar im November dann hat es so das erste Mal geschneit gehabt. Ich stehe mit einem Kumpel am Speiseraum und wir rochen gerade inne und da kommt ein Typ aus den Schneegestöber rausgelaufen mit einer Turnhose an und Jesuslatschen. Ich sage, ist der völlig verrückt oder was, ne? Und der kommt auf uns zu, greift dann das Ohr, holt so eine Flippe vor und so, ja, habt ihr mal Feuer und so, ne? Mir hat dem Feuer gegeben. Und dann verschwand er wieder, so wieder kommen. Und ich sagte, mein Kumpel, wer war denn das? Und er sagt, ja, es war der und der, der ist gestern aus Torgau zurückgekommen. Wir sprechen davon, dass insgesamt in der DDR-Heimerziehung 500.000 Kinder und Jugendliche gewesen sind. 135.000 waren in Spezialheim untergebracht und knapp über 4.000 im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Torgau war ein offenes Geheimnis irgendwie, keine Ahnung, darüber wurde nicht gesprochen. Also irgendwas war mit Torgau, aber keiner wusste genau, was mit Torgau ist. Wir sprechen hier wirklich über eine, wir würden heute sagen, eine totale Institution. Das heißt, es drang sehr wenig nach außen und es drang halt auch fast nichts nach innen. Das öffnet halt Tür und Tor für Missbrauch und für Gewalt in dieser Einrichtung. Mein Name ist Corinna Thalheim und ich war hier vom 8.4.1985 bis zum 12.7.1985. Ja, mein Name ist Mendes Burgers. Also von 85 und 86. Ich war zweimal hier. Das erste Mal realisiert hat man es, also ich zumindest, als hier das Hoftor aufging. Und das hinter mir wieder zuschlug, das zweite Tor aufging und es hieß dann aussteigen. Also ich habe dann die hohen Mauern gesehen, also da wusste ich dann schon ungefähr, wo ich mich befinde. Dann haben die mich aus dem Auto rausgezogen. Dahinter war dann der Zugang in den Haftbereich. Da war ein relativ langer Vorflur, der war vielleicht so 30, 40 Meter lang. Und immer mal von Zeit zu Zeit kam mal jemand gelaufen, hat aufgeschlossen, zugeschlossen, an mir vorbeigelaufen, dass ich gar nicht da stehen würde. Man steht ja wirklich oben im Gesicht zur Wand, das wird eben auch gesagt. Und man muss stehen bleiben, man darf nicht fragen, es gibt nichts zu trinken, es gibt nichts zu essen, es gibt keinen Toilettengang, nichts. Weil wenn man fragt, wird man bestraft. Und dann kann es passieren, dass man eben halt stundenlang in so einem Gang steht. Auszug aus der Diplomarbeit des Direktors des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau, Horst Kretschmer, 1972. In der Regel benötigen wir 3 Tage, um die Jugendlichen auf unsere Forderungen einzustimmen und sie vor allem mit diesen bekannt zu machen. Diese 3 Tage umfassen die Phase des Aufnahmeverfahrens und der Einweisung. Und dann kommt man irgendwann in diesem Loch an, also in dieser Zelle, Aufnahmezelle, das nennen die Urne so. Und dann steht man nur drin und dann überlegt man ein vergittertes Fenster bzw. Glasbausteine in manchen Zellen. Viel Licht kommt nicht rein. Rausgucken kannst du auch nicht. Randalieren kannst du auch nicht. Das Bett an der Wand geklappt. Der Hocker in der Mitte, wo es dann heißt, hier abends sich da hinzusetzen. Dort, wie gesagt, lagen schon die 2 Zettel bereit. Das war einmal die Arrestordnung und einmal die Hausordnung. Die haben wir auswendig zu lernen gehabt. Naja, ich kann es bis heute nicht. Tut mir leid. Also Ich kann es einfach nicht, ich wollte es nie und hab's und ich kann du's noch. Ja. Da stehen dann so Sätze drin, wie das Singen, Tanzen, Pfeifen ist in diesem Gebäude verboten. Da frag ich mich ernsthaft, was? Da ist es mir nicht wie singen und wie pfeifen. Das Beschmieren der Gegenstände, welche auch immer, Wände, ist verboten. Mit was will ich die beschmieren, wenn ich keinen Stift habe? Selbst an der Hausordnung sieht man, dass das überhaupt, ja, das hatte weder Sinn noch Verstand, was die hier gemacht haben. Aber das war eben halt die komplette Kontrolle über den Jugendlichen und eben halt dieses Machtspiel. Und mit der Hausordnung ging das Machtspiel fing's an. Bei Toga muss man sich vorstellen, du bist den ganzen Tag total unter Druck. Wirklich unter Druck. Ja, Torgau, das tut mir leid. Manchmal hat man gesagt, die haben da Vergewaltigung und das, aber das hat man ja wieder nicht geglaubt. Ne? Das muss ich wirklich so sagen. Ich habe hier oben am Markt gearbeitet und es ist nicht so einfach für alles gewesen. Ne? Das wussten wir schon alle, ja. Was da natürlich vor sich ging, das wusste man nicht. Wie soll ich das sagen? Man hört immer wieder, dass es vielleicht renitente Jugendliche waren, die man irgendwie nicht anders bändigen könnte. Und der Sache gebe ich vielleicht sogar ein bisschen recht. Oder wenn Kinder von Systemkritikern weggenommen wurden, das ist natürlich auch nicht richtig. Ich kann mir da keine richtige Meinung bilden, ne? Und dann das Schlimmste. Du musst dich an den Sport gewöhnen. Dauersport. Also es gab Freizeitsport, es gab Frühsport, es gab Mittagssport, es gab Abendsport, es gab Strafsport, es gab alles in Sport, in jede Form. So. Bis zu 500 Liegestütze, bis zu 500 Kniebeuge, bis zu 500 Hockstrecksprünge und 500 Torgauer Dreier. Dieser Torgauer Dreier, Hocke, Streck, nee, Hocke, Liegestütze, nee, Hocke, ja, Liegestütze und Sprung. Und Strecksprung. Ja, und Strecksprung. Ja, ja, also Liegestütz, Hocke, Strecksprung. Aus der Hocke in Liegestütz und dann hochspringen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der grausam. Wie ist das heute? Man würde die heute Burpees nennen. Burpees. Unglaublich. Habe ich auch noch nicht gehört. Als Neuer hast du das Problem, dass du mit dem Benzum der anderen gar nicht klarkommst mit der Geschwindigkeit. Weil die spulen das nur noch ab. Nur das Perfide ist halt, dass die Erzieher haben das dann so gemacht, die haben das Zählen auf den Neuen hingelegt. Die haben gerade 300 Stück geschafft, waren durch. Und dann haben die gesagt, so, ihr macht jetzt so lange weiter, bis die Neuen auch 300 haben. So, und dann haben die 400, vielleicht 500 gemacht. Und dann sind die richtig sauer auf dich. Und dann kommst du abends in deinen Schlafraum und dann kriegst du erstmal die Jacke voll, dass das morgen klappt. Und spätestens nach dem dritten Tag schaffst du das, weil du weißt, wenn du abends wieder auf den Schlafraum kommst, kriegst du wieder die Fresse voll, wenn du es nicht gepackt hast. Und das schaffst du es aus Angst. Meldung eines besonderen Vorkommnisses. Zeitpunkt des Vorkommnisses, 27.02.1982, von 8.25 Uhr bis 8.40 Uhr. Zum oben genannten Zeitpunkt brach im Krankenzimmer des Jugendwerkhofes Torgau ein Brand aus. An den Folgen des Brandes, das heißt genau einer CO2-Vergiftung, trat der Tod des Jugendlichen F, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Krankenzimmer aufhielt, ein. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Mark. Der Jugendliche selbst legte einen Brand in dem von ihm vor den einzigen Ausgang des Krankenzimmers gerückten Kleiderschrank. Der Brand breitete sich in kürzester Zeit aus und es kam zu den oben geschilderten Folgen. Die Herkunft des Zündmittels, mit dem die Brandlegung erfolgte, konnte nicht ermittelt werden. Im Verlaufe der Ermittlungen gibt es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf technisches oder gar personelles Versagen im Jugendwerkhof Torgau. Die Ursache des Brandes muss deshalb als in dem Verhalten des Jugendlichen selbst begründet angesehen werden. Montag bis Freitag war das schon durchgeplant, weil ja dann neue Arbeitszeit. 6 Uhr wecken, antreten, der Toilettengang gemeinsam. Es gab ja auch keine Trennwände, also da konnte auch nicht jeder alleine aufs Klo gehen. Und dann sind wir auf Arbeit. Wir sind die Mädchen vom A7 und müssen täglich raus. Wir müssen unsere Schichten schieben und wir sind stolz darauf. Wir stehen alle in der Halle und füllen Tag für Tag. Ob Rio, Cola oder Tonic, es macht uns alle Spaß. Es waren verschiedene Tätigkeiten. Also ich habe Stromabnehmer für Billitz Ehrenberg gemacht. Ja, da musste man 150 Stück produzieren. Also aus mehreren kleinen Teilen wurde ein großes Teil gemacht. Wir haben ja nicht nur Import, sondern wir haben ja auch Export gearbeitet in Torgau. Was ja viele nicht wissen. Also Bosch, Siemens, IKEA. Ja, das sind alles so Sachen, die wurden ja verheimlicht. Also es hat ja niemand gewusst. Aber es gab Verträge mit diesen Firmen. So, also wenn da schon mal zu DDR-Zeiten irgendeiner über die Genex, ja, was weiß ich, in Siemens-Kühlschrank gekriegt hat, da konnte es passieren, dass eben halt diese Kanten, diese Silberkanten, dass die eben Kinder in Torgau gefeilt haben. Höchstleistung war 60 Pfennig am Tag, die du verdienen konntest, bei 100%iger Norm. So, von den 60 Pfennig musstest du eben jeden Bleistift, jedes Heft, jedes Arbeitsmaterial, was du kaputt gemacht hast, musste davon bezahlt werden. Ja, und Bekleidung. Und Bekleidung. Eine Sache, die mir nie aus dem Kopf gehen wird, ist, wir hatten bei uns in der Gruppe kamen Neuer. Das war so ein Typ, der war so mittelgroß, mitteldick, mittelblond. Ich bin raus mit meinen Kollegen sozusagen und wollte neue Teile holen. Und die Mauer war hinten, war ein bisschen niedriger. Dafür war oben auf der Mauer so eine Balustrade aufgebaut mit so einem doppelten Stacheldraht. Auf einmal rannte der an uns vorbei, rannte auf die Mauer zu und sprang an diesen Stacheldraht ran. Und wie am ersten Moment dachte man, der zieht sich jetzt so hoch und klettert über die Mauer. Was macht denn der jetzt so dort? Hat er aber gar nicht gemacht. Der ist nur hochgesprungen und hielt sich da dran fest. Also der war durch. Der war fertig. Psychisch völlig am Ende. Das hast du gemerkt. Na? Und wir sofort zurück zum Gitter. Und hab den immer zugerufen, komm zurück, es hat noch keiner gesehen, mach keinen Scheiß, du Depp, komm her, hin und her und so, ne? Und haben versucht, auf den einzureden und der hing da dran. Also, es war eine Ewigkeit für uns, ne, so. Und dann kam auch schon so ein Arbeitserzieher, sieht das schon so von Weitem, rannte sofort zurück, brachte die anderen mit, die haben dann so Schlagstöcke gehabt. Und haben den dann so lange auf dem Oberschenkel von hinten geschlagen, bis der endlich losgelassen hat. Und haben den reingeschliffen. Ja. Der war wie benommen. Der war nimmer da. Ja. Und den haben sie dann noch in eine Dunkelzelle gesperrt. Ne. Belehrung über die Anwendung und Gebrauch von Schlagstöcken. Die Schlagstöcke werden nur während des Dienstes getragen und sind anschließend wieder abzugeben. Bei Anwendung eines Schlagstockes ist dieser nur aus dem Handgelenk zu schlagen und nicht mit gestrecktem Arm. Dabei ist der Schlag nur in die Weichteile des Gegners zu schlagen. Alle anderen Stellen des Körpers sind zu vermeiden, da sonst größere körperliche Schäden entstehen können. Ich bin am heutigen Tage belehrt worden und werde dieses auch mit den Genossen des Jugendwerkhofes in gleicher Art durchführen. Unterschrieben Horst Kretschmer, 1964. Horst Kretschmer war Direktor der Einrichtung und hatte im Grunde die komplette Handhabe. Also er hatte einfach sehr, sehr viel Macht. Er ist derjenige gewesen, der zum Beispiel entschieden hat über die Dauer des Aufenthalts Das war ja eine Unterbringung, die auf maximal 6 Monate angelegt war und wo er im Grunde am Anfang die Entscheidung getroffen hat, ob es jetzt nun um 3 oder 4 Monate sich handeln wird. Was wir noch wissen ist, er hat hier in den Räumlichkeiten, die heute unsere Büroräume sind, hat er gewohnt als alleinstehender Mann und hat sich hier Mädchen und Jungen bringen lassen. Also von ihm ging sexualisierte Gewalt aus. Und das ist immer kaum so zu fassen, er ist am Tag des Mauerfalls verstorben. Und dadurch war es dann ja auch nicht möglich, ihn irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Jugendwerkhof, das war unten, da habe ich gewohnt, da habe ich jahrelang gesehen, was da vor sich ging. Vom Boden konnte ich auf den Hof gucken, vom Jugendwerkhof. War nicht schön zu sehen, wie die das mit der Jugend gemacht haben. Die lagen in der Sonne auf dem Bauch, auf dem Beton und die standen mit den Hunden daneben und stundenlang. Und abends haben sie immer geschrien um Hilfe und da kam auch fast jeden Abend der Krankenwagen oder Notarzt. Sollten ja schwerst erziehbare gewesen sein. Aber naja, glaube ich nicht. Arrestbelehrung. Da sie die Hausordnung des Jugendwerkhofs Torgau nicht eingehalten haben, werden sie mit Arrest bestraft. Sie haben sich im Arrest entsprechend der nachstehenden Ordnung zu verhalten. A. Ihnen ist im Arrest verboten, erstens das Singen und Pfeifen, zweitens das Lärmen, drittens das Herausschauen aus dem Fenster, viertens das Benutzen der Lagerstätte außerhalb der Nachtruhe, fünftens, der Besitz von Büchern, Zeitungen, Bleistiften und dergleichen außer den vom diensthabenden Lehrer übergebenen Gegenständen. Sechstens, das Beschmieren oder Beschriften der Wände und Türen. Siebtens, jede Art der Unterhaltung mit anderen Jugendlichen. Ganz kurz und knapp erklärt. Zelle, also rein in die Zelle. Also isoliert von der ganzen Gruppe. Isoliert von der ganzen Gruppe, also letztendlich isoliert von der Außenwelt sowieso. Unten im Keller gab es ja dann noch die Dunkelzellen und also da war komplett alles finster und dann gab es noch unten den Fuchsbau. Den Fuchsbau, das ist so ein Loch, das ist 1,20 m x 1,20 m, also hoch. Man konnte nicht drinnen stehen, man konnte letztendlich nur entweder in der Hocke oder da liegen, ging auch nicht, war kalt. Und nass. Mit liegen war nichts und da war auch nichts drinnen. Also da gab es kein Bett, da gab es nicht mal einen Kübel für die Notruft, man musste dann eben, da wurde rausgeholt. Aber es lag eben immer im Ermessen des Erziehers. Also am längsten eigentlich immer 12 Tage. Ja, also es ist die längste Zeit und das ist auch ein ganz schöner Batzen, wenn du den kriegst, 12 Tage. Weil spätestens so nach 6, 7 Tagen fängst du an, mit deinen Socken zu reden. Was ich auch manchmal gemacht habe, habe ich so Puppentheater gespielt. Weil du musst ja nicht mit irgendwas beschäftigen. Ich habe auch schon Fliegen abgerichtet. Es gab eine Schweigepflichtserklärung, die musste man am Tag der Entlassung unterschreiben. Das erste Mal mit Kuli, nicht mit Bleistift. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das stimmt, jetzt wurde das so. Ja. In der Schweigepflichtserklärung stand dann so sinngemäß drin, dass man nicht über die Vorkommnisse in Torgau berichtet, dass man auch niemandem was erzählt, auch nicht Erwachsenen und wie auch immer. Und ja, das ist das Schlimme, man findet die nirgendwo. Was man halt bedenken muss, ist der Aspekt, dass die Jugendlichen dann ja diese Schweigeerklärung unterzeichnen mussten. Und deswegen es eine Anzahl von Betroffenen geben wird, die werden nie über diese Heimerfahrung gesprochen haben. Entweder ich hab's gesehen oder miterlebt. Ich meine, die Wahrheit geht doch mal schnell unter jetzt. Oder wird etwas übertrieben und. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, der Jugendwerkhof war nicht die schlechteste Institution. Ja, es wäre angebracht, dass sowas wieder in die Gänge käme. Meine Arbeitsstelle konnte ich mir nicht selber aussuchen, nach meiner Entlassung aus dem Stammwerkhof. Das wurde mit dem Werkhof und dem Jugendamt wurde das beschlossen, wo ich dann hinkomme. Also ich bin dann vom Kochtopf an der Stanze. Du bist in der LBG. Ich bin überhaupt nicht in der LBG. Du wolltest da immerhin. Ich wollte da immerhin, ja. Das Jugendamt war der Meinung, ich habe geäußert, ich möchte gerne in die Obstproduktion. Und ja, ich bin da auch hingegangen, ersten Arbeitstag. Also ich bin freitags entlassen worden. Und aus Torgau, wohlbemerkt aus Torgau. Und bin Montag dann auf Arbeit gegangen und kam dann in die Jugendbrigade Frohe Zukunft. Ja, schon das war toll. Und die haben mir dann einen Vorschlag gemacht, ich könnte ja krank machen. Also mit Krankenschein. Und dann brauche ich nicht wieder auf Arbeit. Und dann habe ich mir mit einer... Also mit dem Dosendeckel habe ich mir dann zwischen Daumen und Zeigefinger alles aufgeschnitten. Das musste dann genäht werden. Es war eine ganz tiefe Wunde. Es musste genäht werden. Ich war sehr lange krankgeschrieben. Mein Glück. Und bin dann aufs Arbeitsamt gegangen und habe mir eine andere Arbeit gesucht. Die hatten natürlich keine. Logisch, ich war ja das Gemeinkind. Und dazu auch noch krankgeschrieben. Es stank ja schon gen Himmel. Und habe aber dann, dank meiner Mutter, habe ich dann eine Arbeitsstelle gekriegt und bin dann in die Küche gegangen als Küchen- und Kantinenhilfe. Wir sind alle irgendwo nur als Hilfsarbeiter eingestellt worden. Wenn man sich überlegt, wie bei mir, wie gesagt, ich habe einen Teilfacharbeiterausbildungsvertrag gehabt von 18 Monaten. Wie lange war ich im Werkhof? 16. Also von Anfang an hätte das schon gar nicht funktioniert, dass ich eine Teilfacharbeiterausbildung beenden kann. Weil die Monate das gar nicht eingegeben haben. Ich habe ja dann noch so eine Bildungssperre gekriegt bis 27. Das heißt, ich durfte nicht Abendschule machen und sowas oder eine höherwertige Berufsausbildung. Wusste ich alles gar nicht. Habe ich erst gemerkt, als ich dann meine 9. und 10. Klasse machen wollte, bin ich in eine Volkshochschule gegangen, bin ich 2 Wochen beschult worden. Dann kam der Schulleiter und gesagt, deine Karteakte ist gekommen. Junge, ich darf dich gar nicht beschulen. Mein Name ist Heide Glesmer, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und arbeite an der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie der Universität Leipzig. Ja, ich mache schon ganz lange Traumaforschung, das heißt, ich beschäftige mich damit, wie Traumatisierung an verschiedenen Stellen des Lebens sich über die ganze Lebensspanne auswirken. Also psychische Schäden haben wir ordentlich davon getragen. Ja. Also wir haben 24/7 einander Klatsche. Also ich kann zum Beispiel auch ganz schwerlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil sobald die Tür zugeht, ist das eine Schicksalsgemeinschaft und ich weiß nicht, ob jemand da irgendwas Blödes macht und ich bin damit dran und ich weiß, dass das nicht so ist, aber in mir stellt sich alles hoch. Also das ist ein Teil meiner posttraumatischen Belastungsstörung. Ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Ne, auch so Sammeltaxi ist echt schwierig für mich. Also ich bin am liebsten mit meinem eigenen Auto unterwegs und ich habe Steuer in der Hand. Ne, oder jemand fährt, den ich kenne, den ich vertraue. Dann ist es für mich okay. Viele sind beziehungsunfähig. Ja, die können einfach keine Partnerschaft richtig eingehen, weil das Vertrauen nicht da ist. Ich meine, man musste sie auch mal so, das Urvertrauen ist ja komplett zerstört worden. Ja, und was man vorher in den Einrichtungen davor, vor Torgau, nicht geschafft hat. In Torgau hat man es geschafft. Ja, und da ist nichts mehr da. Die Folgen sind langfristig. Ja, also, und das ist eben besonders dann, wenn einem sowas in der Kindheit passiert und das in unsere Entwicklung eingreift. Und wenn man da ungünstige Erfahrungen macht, dann wiegt das ungleich schwerer, als wenn das einem Erwachsenen passiert, der vorher positive Erfahrungen gemacht hat, wo sozusagen das Mindset ein positives ist. Ich habe 2008 dann einen Burnout gehabt, eben in Kombination meiner Vergangenheit wegen. Ja. Das ist halt alles durch dieses Burnout so richtig hochgekommen dann. Ich hatte bis dahin ein Zwangs- und Vermeidungsverhalten oft gehabt. 99 um 2000 ging das dann so, wo ich gedacht habe, du musst aber irgendwas für dich tun. So. Dann habe ich immer überlegt, oder nicht überlegt, sondern ich habe gesagt, das kann ich eigentlich gar keinem erzählen, was ich so mache. Weil die denken, ich bin bekloppt. Ja, so. Und ich war ja immer alleine mit meinen Macken, die ich so habe. Ja, so Waschzwang, Putzzwang, was weiß ich, ja, so. Dann kam 2010 Missbrauchsskandal. Odenwaldschule Canisius-Kolleg. Das lief durch den Fernseher, das lief durchs Radio und ich habe auf der Couch gesessen und habe von meinen Kindern die Strumpfhosen gestoppt und bin dann umgefallen und habe dann gedacht, das ist jetzt nicht wahr, oder? Die erzählen hier was von sexuellem Missbrauch in Elite-Einrichtungen und das war bei uns auch so. Das hast du erlebt. Dort ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass ich nicht nur ein Heimkind bin, sondern dass ich auch ein Missbrauchsopfer bin. Jedes zweite Kind hat sexuellen Missbrauch in irgendeiner Form erlebt. Ja, entweder im Heim oder außerhalb des Heimes. Das sind wahnsinnig hohe Zahlen, wenn man das mit Bevölkerungszahlen vergleicht. Oder wir finden, dass 68% haben körperliche Misshandlungen erlebt in der Kindheit, 79% emotionale Misshandlungen, also wenn man beschimpft und herabgewürdigt wird, 93% berichten irgendwie körperliche Vernachlässigung. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wenn man krank ist, nicht für einen gesorgt wird, man nicht zum Arzt gebracht wird oder dass es nicht genug zu essen gab oder solche Sachen. Und 95% berichten emotionale Vernachlässigung. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie gesagt, wir sind ja mindestens 30 Jahre nach Ende der DDR, dann finden wir auch sehr hohe Zahlen, was psychische Belastung heute betrifft. Über 40% der Menschen berichten Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, ungefähr die Hälfte davon auch einer sogenannten komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist die schwerere Variante davon, die man vor allem bei Menschen findet, die Folter erlebt haben, die sexuellen Missbrauch erlebt haben und schwere Misshandlungen, also so interpersonelle Gewalt, die über längere Phasen geht sozusagen. Das sind auch wirklich sehr, sehr hohe Zahlen. In der Bevölkerung findet man sowas vielleicht bei 1-2%. Musik. sondern ein ganz wichtiger Aspekt bei Bewältigung ist immer auch, dass man gehört wird. Also dass man mit dem Unrecht und dem Leid, was einem widerfahren ist, Gehör findet in der Öffentlichkeit, dass das stattgefunden hat, dass es eine historische Wahrheit ist. An dem Beispiel, was wir jetzt haben, wo es ja in der Regel für die Täter keine strafrechtliche Verfolgung mehr gibt, ist diese stellvertretende Anerkennung durch eine Gesellschaft extrem wichtig, weil anders kann man es nicht mehr lösen, weil man es nicht mehr strafrechtlich verfolgen kann. Letztendlich ist die ganze Entschädigungsgeschichte ein einziges Laufrad. Es gibt ja auch für die Zeit, die man untergebracht war, eine sogenannte Kapitalentschädigung. Diese Kapitalentschädigung bekommt man pro angefangenen Monat, den man untergebracht war in Einrichtungen. 306,78 Euro pro Monat. Der Nachteil an der Geschichte ist, das ist anrechenbar. Das ist fändbar. Beim Arbeitsamt, also Jobcenter, wird das auch mit voll als Einkommen gerechnet. Also kannst du jetzt nicht sagen, ich kriege jetzt irgendwo 10.000 Euro her zum Beispiel, weil ich jetzt gewisse Zeit dort und dort war. Und das Jobcenter sagt, bringen Sie mal Ihre Rentenauszüge und die sehen das jetzt. Du musst ja rechtfertigen, wo die 10.000 Euro her sind. Und du sagst dann, ja, das ist von meiner Heimvergangenheit. Ja, da können Sie aber locker davon leben. Also musst du jetzt für die Zeit, bis du das Geld vertan hast, musst du dann nicht vom Arbeitsamt leben. Es gab noch den einen oder anderen, der dann irgendwann nochmal sich gesteigert hat und nach der Wende was geschafft hat. Aber wer das nicht hat, der ist einfach nur arm. Ja, so. Der Rententräger kommt jetzt und sagt, wenn ich jetzt kurz vor der Rente bin, so, also wir müssen mal unser Rentenkonto klären. Dann weisen Sie mal Ihre Arbeitszeiten in der DDR nach. Kann ich nicht. Weil, weiß ich nicht. Die Betriebe gibt es nicht mehr. Ja, wo holt man sich jetzt diese Bescheide her, was man da verdient hat? Also gab es auch zwei solcher frische, fetten Aktenordner über mich so. Ne? Und diese Aktenordner sind in der Zwischenzeit, das war 2008, wo ich die gesehen habe, die sind jetzt in der Zwischenzeit, vor 2 Jahren war ich noch dort, die sind ungefähr nur noch so groß. Ja, ehemalige Täter aus dem Bereich, die haben ordentlich an der Akte gezupft, wo irgendwie ihr Name drauf stand. Ne? Vorsichtshalber, die wollen ja auch einen ruhigen Lebensabend. Ein großes Thema aus meiner Sicht ist die Altenpflege. Umso älter die Betroffenen werden, umso näher kommt ja mal das Thema, muss ich in ein Pflegeheim? Also die gehen in kein Pflegeheim. Viele Betroffene können nicht mal, die halten es nicht mal in einem Krankenhaus aus. Da nehme ich mich aber auch nicht raus. Aber das sind eben halt diese Einrichtungen, wo man untergebracht wird, wo man wieder ausgeliefert ist. Da glaube ich, über geeignete Betreuungsmöglichkeiten nachzudenken und eine traumasensible Altenpflege hinzukriegen. Also, dass man diese biografischen Bezüge kennt, dann kann man auch manchmal Widerstände oder seltsame Verhaltensweisen von Menschen verstehen. Was ich einen ganz wichtigen Befund fand, da bin ich vorher ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, ist, dass für viele Menschen dadurch, dass Akten fehlen, dass Unterlagen fehlen, dass die keine Fotos haben und eben ja auch häufig keine Angehörigen, die ihnen Geschichten erzählen können darüber, wie sie in der Kindheit waren, was sie angestellt haben oder was sie großartig konnten. Das war mir vorher so nicht klar, dass viele gesagt haben, ich hätte so gern ein Bild, ich würde gern sehen, wie ich ausgesehen habe als Kind oder wie die anderen ausgesehen haben oder so. Und viele waren auch auf der Suche nach Kindern, mit denen sie, also ehemaligen Kindern, mit denen sie gemeinsam im Heim waren und so. Also so dieser Verlust an Biografie. Ja, also diese Suche nach einer Erzählung über die Kindheit. Manche können aufgrund der Tatsache, dass sie jung waren, noch nicht mal sagen, wie das Heim hieß, wo sie gewesen sind oder so. Was wir überlegt haben, war damals als erstes Angebot, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und die ist heute noch, die gibt es heute noch. Also wir treffen uns in der Regel alle 3 Wochen hier in diesem Haus Und aber im Dachgeschoss, wo nichts passiert ist, ich sage immer so, der ganz harte Kern, für die ist es Familie geworden. Ich bin Gruppenleiterin seit 2011 der Gruppe. Und was mich dann immer so freut, ist dann, wenn dann so Sachen zurückkommen wie, seit ich hier bin, geht es mir ein Stück besser oder ich fühle mich hier wohl oder ich komme gerne. Und das sind so Sätze, die erfreuen ihn. Ne? Ist manchmal niedlich, geht das zu. Ja, ja. Familiär. Die ehemalige Insassen des Jugendwerkes Burg, die haben ein Heimtreffen organisiert, das erste Heimtreffen. Und meine damalige große Liebe dort, die ich schon über 30 Jahre nicht gesehen hatte, sagen wir es mal so, die rief mich einfach an. Die hatte irgendwie meine Nummer irgendwie rausgekriegt und rief mich an und sagte, ja, Alex, weißt du, wer ich bin? Und ich habe sofort gewusst, wer das ist. Das ist verrückt. Und steigen aus dem Auto aus, wir haben uns umarmt, als wenn wir uns vorgestern gesehen hätten. Also es war so ein Arm in Arm dann da langgelaufen gleich. Es war total klasse, weil man darf auch nicht vergessen, wir haben ja nie Schluss gemacht. Ich bin nach Torgau gekommen. Das war unser Schluss. Und dann sagte eben zu mir, ja, jetzt müsst ihr bloß mal noch nach Torgau fahren und dann können wir ja zusammenfahren und so und dann wird das alles gut und so, ne? Und haben dann direkt hier unten vor der Tür geparkt und sie ist ausgestiegen, also angezündet und ich bin gleich reingegangen. Ich wollte nicht mit ihr reingehen. Einfach rein, bin dann bis hoch gelaufen, wieder runter und raus. Na, also es war innerlich wie als wenn 1000 Nägel, als wenn so eine Igelhaut verkehrt rum anziehst. Ja, so, also es hat alles gestochen, alles hat mich abgeschnürt. Es war ganz, ganz furchtbar gewesen, hier wieder zu sein. Wobei man ja auch sagen muss, dass das ja nur das Verwaltungsgebäude war. Aber die Gerüche, die Farben, der Eindruck, der Geist, der hier durch das Haus wabert, ne, so, das ist nach wie vor einfach da. Mich beeindruckt immer, wenn ich die Zeitzeugen sehe und ihre Geschichten oder wenn sie sie erzählen, wie viel Überlebensleistung da auch drin ist. Also alle, die wir heute treffen, sind am Leben und haben sich bei uns gemeldet und selbst die Menschen mit schwersten Erfahrungen, die wirklich häufig ein sehr kompliziertes Leben haben, haben es ja auf irgendeine Art und Weise geschafft, dieses Leben zu leben und das finde ich oft sehr beeindruckend.